Let me tell you why you're why you're why. You're here because you know something. What you know you can't explain, but you feel it too. You felt it your entire life. There's something wrong. Don't know what it is. But it's there. Like a splinter looked on it. Driving dryad. As this feels has brought you to me. Do you know what I'm talking about? Do you want to know what it is? We'll be right back. We'll be right back. She definitely. And here alone. forget the world. The music is now. We'll be right back. just like seeing the colors of trance and feeling the power of acid. Thank you. Ich bin vor ein Schein des Lichts. Verwirrte Seelen mit unbekannten Gesichtern schrecklich auf und ziehe das als ein Bild des Bestimmungsortes. Wir alle haben es schon einmal erlebt, gesehen und vergessen. Die Schatten der Langeweile verkürzen sich im fahlen Schein des Lichts. Verwirrte Seelen mit unbekannten Gesichtern schrecklich auf. Wir alle haben es schon einmal erlebt, gesehen und vergessen. Das schwarze Brett. Unterwegs, ne? Und er so, jetzt der Sonntagmorgen, Schocker. Und dann steckt er die Zunge raus. Ich so, was ist denn jetzt? Ja. Mit wem spreche ich denn? Poison! Ah, nee, am Apparat. Und dann auch noch offen gefahren und hab nebenbei noch Döner gegessen. Döner. Diese Dinger, die so mit Fleisch drin, Saat und stinken tierisch nach Tzatziki. Also es gibt, glaube ich, nichts, worauf ich mehr Bock hab. Thank you.

You afraid of us? I know you're out there.